Kapitel 2. Der alte Bund. Es gibt in der Bibel verschiedene Bünde, aber die wirkliche Verwirrung unter Christen bezieht sich auf den alten und neuen Bund. Wir haben auch Gottes Bund mit Noah, seinen Bund mit Abraham oder seinen Bund mit David. Obwohl diese Bünde im Alten Testament geschrieben stehen, werden sie nicht als der alte Bund betrachtet. Den alten Bund verstehen. Es ist völlig unmöglich, den neuen Bund und alles, was Gott in ihm für uns hat, zu verstehen und anzunehmen, ohne zuvor den alten Bund zu verstehen. Deshalb müssen wir uns etwas Zeit nehmen, den alten Bund im Detail zu erklären. Um völlig in den neuen Bund einzutreten, in seinen Genuss zu kommen und ihn, mit all seinen erstaunlichen Vorrechten, zu erfahren, müssen wir eine Bedingung erfüllen, jeden einzelnen Aspekt des alten Bundes von uns zu weisen, sowohl aus unserem Glaubenssystem als auch aus unserem Handeln. Wir werden später sehen, dass diese beiden Bünde nicht vermischt werden können. Wir müssen daran denken, dass ein Bund eine Bindung ist, in anderen Worten, er ist die Art, wie Gott sich selbst an uns gebunden hat. Er zeigt uns, wie Gott mit uns handelt, mit uns in Beziehung ist und wie wir mit ihm in Beziehung sein sollen. Ein mangelhaftes Verständnis von Bünden, und ganz besonders des neuen Bundes, hat bewirkt, dass Christen zu Gott auf Basis des alten Bundes in Beziehung treten. Dies bewirkt unausweichlich ein sehr schwieriges Christenleben, voll mit Frustration, Niederlage und ständigem Auf und Ab. Solche Christen kämpfen ständig in verlorenen Kämpfen und scheinen nicht in der Lage zu sein, in ihrem Leben den Sieg zu haben. Das Traurige daran ist, dass sie Bibelverse verwenden, um zu beweisen, dass ihre schlechten Erfahrungen der Wille Gottes sind. Zwischen welchen beiden Parteien wurde der alte Bund geschlossen? Der alte Bund wird auch der Bund Mose genannt, weil er der Vermittler dieses speziellen Bundes war. Ein Vermittler ist jemand, der zwischen zwei Parteien steht und sie zusammenbringt. Dieser Bund wurde nur zwischen Gott und dem Volk Israel geschlossen. Es ist sehr wichtig, diese Tatsache zu verstehen. Da der alte Bund spezifisch zwischen Israel und Gott geschlossen wurde, war nie gewollt, dass irgendjemand anders ihm folgen sollte. Jeder, der von der Nationalität her kein Jude war, war niemals an diesen Bund gebunden. Ich bin von Geburt her ein Heide, deshalb war dieser Bund nie für mich gemeint. Nach diesem Bund leben zu wollen, wäre so absurd, als ob ein Brasilianer in Brasilien nach den Gesetzen Österreichs leben wollte. Sogar wenn du als Jude geboren worden wärst, würde dieser Bund nicht mehr auf dich zutreffen, weil er in Christus beendet wurde. Paulus sagt uns in Römer 10, 4. Denn Christus ist des Gesetzes Ende zur Gerechtigkeit für einen jeden, der da glaubt. Die Grundlage des alten Bundes war das Gesetz und nachdem Christus das Ende des Gesetzes war, endete mit seinem Tod und seiner Auferstehung der alte Bund. Wenn wir nur diese simple Wahrheit verstehen könnten, dass Gott sich in diesem Bund an eine spezifische Gruppe von Menschen, die Nation Israel und niemanden sonst, gebunden hatte, dann würde eine Menge Verwirrung aus dem Leben vieler Menschen verschwinden. Ich werde von wohlmeinenden Christen oft gefragt, ob sie immer noch bestimmten Gesetzen des alten Bundes gehorchen müssten. Ich werde diese Frage später detaillierter beantworten, aber ich möchte wirklich, dass du in deinem Herzen und deinem Verstand jetzt begreifst, dass der alte Bund niemals zwischen irgendjemandem sonst als zwischen Israel und Gott geschlossen wurde, deshalb ist es für jeden anderen absurd, danach leben zu wollen. Paulus hat eine große Schlacht für uns gekämpft und viel Verfolgung dafür gelitten. Die religiösen Leute widerstanden Paulus und seiner Botschaft der Gnade und des neuen Bundes beständig. Der gesamte Galaterbrief wurde aus diesem Grund geschrieben. Dies waren Leute, welche in die Gemeinde kamen und den Christen erzählten, dass, obwohl die Errettung aus Glauben geschieht, sie auch einigen Teilen des Gesetzes gehorchen müssten. Sogar heute noch sehe ich dasselbe Problem überall. Prediger verwenden sehr subtile Worte, aber die Kernaussage bleibt dieselbe, nämlich, wenn du von Gott angenommen werden willst, musst du bestimmte Dinge tun. Diese bestimmten Dinge sind üblicherweise von Menschen gemachte Regeln, die ihnen selbst, ihrer Gemeinde oder ihrem Dienst nützen. Paulus benutzte einige der stärksten Ausdrücke in der Bibel, um diesen Menschen zu widerstehen. Das hat er getan, weil er den neuen Bund wirklich verstand und tiefe Offenbarung über das Thema hatte. Sieh dir die folgenden Verse an und bemerke die starken Ausdrücke, die Paulus verwendete. Mich wundert, dass ihr so schnell übergeht von dem, der euch durch Christi Gnade berufen hat, zu einem anderen Evangelium, so es doch kein anderes gibt, nur sind etliche da, die euch verwirren und das Evangelium Christi verdrehen wollen. Aber wenn auch wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als Evangelium predigen würde außer dem, was wir euch verkündigt haben, der sei verflucht. Wie wir zuvor gesagt haben, so sage ich auch jetzt wiederum, wenn jemand euch etwas anderes als Evangelium predigt außer dem, das ihr empfangen habt, der sei verflucht. Galater 1, 6-9. O ihr unverständigen Galater, wer hat euch bezaubert, der Wahrheit nicht zu gehorchen, euch, denen Jesus Christus als unter euch gekreuzigt vor die Augen gemalt worden war? Galater 3, 1. Siehe, ich Paulus, sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasset, wird euch Christus nichts nützen. Ich bezeuge abermals einem jeden, der sich beschneiden lässt, dass er schuldig ist, das ganze Gesetz zu halten. Ihr seid losgetrennt von Christus, die ihr durchs Gesetz gerecht werden wollt, ihr seid aus der Gnade gefallen. Galater 5, 2-4. O, dass sie auch abgeschnitten würden, die euch verwirren. Galater 5, 12. In 2. Mose 24 finden wir die Geschichte, wo Gott den Bund mit der Nation Israel schloss. Er hatte aber zu Mose gesagt, steige herauf zum Herrn, du und Aaron, Nadab und Abihu und 70 von den Ältesten Israels, und betet an von Ferne. 2. Aber Mose allein nahe sich zum Herrn, jene sollen sich nicht nahen, und das Volk soll nicht mit ihnen heraufkommen. 3. Mose kam und erzählte dem Volk alle Worte des Herrn und alle die Verordnungen. Da antwortete das Volk einstimmig und sprach, alles, was der Herr gesagt hat, wollen wir tun. 4. Da schrieb Mose alle Worte des Herrn nieder und stand des Morgens früh auf und baute einen Altar unten am Berg und 12 Mahlsteine nach den 12 Stämmen Israels. 5. Und Mose sandte israelitische Jünglinge, dass sie Brandopfer darbrächten und Pheran opferten zum Dankopfer dem Herrn. 6. Und Mose nahm die Hälfte des Blutes und tat es in Becken, aber die andere Hälfte des Blutes sprengte er an den Altar. 7. Darauf nahm er das Buch des Bundes und las es vor den Ohren des Volkes. Und sie sprachen, alles, was der Herr gesagt hat, das wollen wir tun und befolgen. Da nahm Mose das Blut und sprengte es auf das Volk und sprach, seht, das ist das Blut des Bundes, den der Herr mit euch gemacht hat über allen diesen Worten. Mose wurde von Gott gesagt, dass er auf den Berg gehen solle, um den Bund zu empfangen. Gott gab ihm den Bund, welchen er dann dem Volk Israel vorlas. Diese hatten dann die Möglichkeit, den Bund anzunehmen oder abzulehnen. Wie wir schon zuvor gesehen haben, gibt es im Bund keine Verhandlungen. Gott, welcher den Bund gemacht hatte, setzte die Bedingungen und legte sie Israel vor. Israel hatte immer noch die Entscheidungsfreiheit, sie anzunehmen oder abzulehnen. In den Versen 3 und 7 sehen wir ganz klar, dass das Volk Israel die Bedingungen annahm, indem sie sagten, alles, was der Herr gesagt hat, das wollen wir tun und darauf hören. Indem sie das sagten, traten sie in den Bund mit Gott ein. Mose kam und erzählte dem Volk alle Worte des Herrn und alle die Verordnungen. Da antwortete das Volk einstimmig und sprach, alles, was der Herr gesagt hat, wollen wir tun. Die Grundlage des alten Bundes. Die Basis des alten Bundes war das Gesetz des Mose. Das Gesetz bestand aus den 10 Geboten und 603 anderen Gesetzen, insgesamt 613 Gesetze, welchen sie gehorchen mussten als Basis des alten Bundes. Diese Gesetze setzten sich zusammen aus moralischen, zeremoniellen und zivilen Gesetzen. Sie regulierten jeden Aspekt des Lebens, sie sagten ihnen, wie sie mit Gott in Beziehung treten mussten, wie sie miteinander umzugehen hatten, was ihnen erlaubt war zu essen und was nicht, was sie anziehen dürften und was nicht etc. Das Problem war nicht das Gesetz, sondern die Menschen. Sie waren störrisch, weigerten sich Gott zu gehorchen, rebellierten ständig gegen ihn und folgten den Begierden ihrer bösen Herzen. Paulus sagt uns im 1. Timotheusbrief, dass das Gesetz sogar gut ist, wenn es auf rechte Weise benutzt wird. In 1. Timotheus 1, 8-10 sagt er. Wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn man es gesetzmäßig braucht und berücksichtigt, dass einem Gerechten kein Gesetz auferlegt ist, sondern Gesetzlosen und Ungottmäßigen, Gottlosen und Sündern, Unheiligen und Gemeinen, solchen, die Vater und Mutter misshandeln, Menschen töten, Unzüchtigen, Knabenschändern, Menschenräubern, Lügnern, Meineidigen und was sonst der gesunden Lehre zuwider ist. Das Gesetz regulierte auch ihr Leben miteinander. Es war Auge um Auge, Zahn um Zahn, was für viele Menschen heute noch sehr hilfreich wäre. Das ist ein gutes Argument gegen jene, die sagen, dass das Gesetz schlecht war. Heute können korrupte Menschen schreckliche Dinge tun und mit wenigen oder gar keinen Konsequenzen davonkommen, während andere Menschen in kleinen Dingen fehlgehen und riesige Konsequenzen erleiden. Dieser Teil des Gesetzes zeigte die Fairness Gottes. Wenn du jemandem den Zahn ausschlugst, konnten sie dir nicht die Hand dafür abschneiden. Die maximale Strafe, welche du erleiden konntest, war, dass man dir ebenfalls den Zahn ausschlug. Die Bedingungen des alten Bundes. In einem Bund werden die Bedingungen und die Konsequenzen für das Nicht-Einhalten der Bedingungen klar aufgeführt. Die Bedingung im alten Bund war, alle 613 Gesetze perfekt zu befolgen, nicht nur die 10 Gebote. Wir müssen uns noch einmal daran erinnern, weil ein Bund kein Vertrag ist, welcher eine beidseitige Bindung ist, gab es Konsequenzen für das Brechen des Bundes, aber dies entband Gott nicht von seiner Seite des Bundes. Psalm 89, 29-35 sagt: Auf ewig bewahre ich ihm meine Gnade, und mein Bund soll ihm fest bleiben. Und ich setze seinen Samen auch ewig ein und mache seinen Thron wie die Tage des Himmels. Wenn seine Söhne mein Gesetz verlassen und nicht in meinen Verordnungen wandeln, wenn sie meine Satzungen entheiligen und meine Gebote nicht beachten, so will ich ihre Sünden mit der Rute heimsuchen und ihre Missetat mit Schlägen, aber meine Gnade will ich ihm nicht entziehen und meine Treue nicht verleugnen, meinen Bund will ich nicht ungültig machen und nicht ändern, was über meine Lippen gekommen ist. Hier wird uns der Unterschied zwischen einem Vertrag und einem Bund wunderbar gezeigt. Im alten Bund war die Voraussetzung dafür, alle versprochenen Segnungen zu empfangen, das ganze Gesetz Gottes zu halten. Wenn diese Bedingung vollkommen eingehalten wurde, dann würden alle Segnungen und Verheißungen Gottes auf sie kommen. Diese Verheißungen werden in 5. Mose 28 aufgezählt, sie inkludieren Land, Wohlstand, Schutz, Gesundheit und viele andere wundervolle Segnungen. Wenn jedoch die Bedingungen vom Volk, welche das ganze Gesetz zu halten hatten, nicht vollkommen erfüllt wurden, dann kamen all die schrecklichen Konsequenzen, welche im Buch des Gesetzes aufgezählt wurden, über sie. Was den alten Bund schrecklich machte, war, dass er ganz abhing vom Volk Israel. Obwohl sie sagten, dass sie alles, was Gott ihnen geboten hatte, halten würden, wissen wir, dass sie es wegen ihrer bösen Herzen nicht taten, sie konnten es in Wirklichkeit nicht. In dem Moment, als sie das Gesetz empfingen, brachen sie es schon. Als Gott Mose auf dem Berg die 10 Gebote gab und er zum Volk hinunterging, hörte er einen großen Lärm. Er merkte, dass etwas nicht stimmte, und stellte fest, dass die Menschen ein goldenes Kalb anbeteten, welches sie sich als Götzen gemacht hatten. Gott sagte ganz klar in den 10 Geboten, dass sie sich kein geschnitztes Bild machen sollten, wie wir es in 2. Mose 20, 2-4 sehen. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus dem Diensthause, geführt habe. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder dessen, das oben im Himmel, noch dessen, das unten auf Erden, noch dessen, was in den Wassern unter der Erde ist. Segnungen und Flüche. Wie ich schon erwähnt hatte, waren die Segnungen und Flüche für Gehorsam oder Ungehorsam gegenüber den Geboten Gottes Teil des alten Bundes, welcher spezifisch zwischen dem Volk Israel und Gott gemacht wurde. Weil wir nicht Teil dieses Bundes sind, sind sie auf uns, die wir im neuen Bund leben, nicht anzuwenden. Viele Christen leben in Furcht vor 5. Mose 28, oft, weil ihnen von wohlmeinenden Predigern gesagt wurde, dass, wenn sie Gott nicht gehorchen, diese Flüche Teil ihres Lebens sein würden. Bedeutet das, dass es nicht wichtig ist, Gott zu gehorchen? Natürlich ist es wichtig, aber wir sollten Gott nicht aus Furcht vor den Flüchen gehorchen, welche nicht einmal für uns zutreffen, stattdessen sollten wir gehorchen, weil seine Liebe unsere Herzen erobert hat. Die folgenden beiden Verse zeigen klar die Segnungen und die Flüche als Basis des alten Bundes. Es wird aber geschehen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, wirklich gehorchst und darauf achtest zu tun alle seine Gebote, die ich dir heute gebiete, dass dich dann der Herr, dein Gott, erhöhen wird über alle Völker auf Erden. 5. Mose 28, 1. Es wird aber geschehen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, nicht gehorchst, so dass du nicht beobachtest und tust all seine Gebote und Satzungen, die ich dir heute gebiete, so werden all diese Flüche über dich kommen und dich treffen. 5. Mose 28, 15.